Über unser Formular können Sie eine Vermisstenmeldung aufgeben. Die Meldung wird nach einer kurzen Prüfung automatisch veröffentlicht. Auf der Facebook-Plattform Deutschland findet euch, auf Instagram und auf den Monitoren der Autos von Free2Move. So erreichen Sie in sehr kurzer Zeit viele Menschen. Jetzt eine Vermisstenmeldung aufgeben, es ist ganz einfach.